Wozu zwingt denn der Markt tatsächlich? Na, halt zu einer Produktion, die am Markt erfolgreich ist, in dem Zweck, auf den es bei ihr ankommt. Das darf man schon sagen. Dazu zwingt der Markt. Jeder Anbieter steht in Konkurrenz zu anderen Anbietern und er muss sich mit seinem Marktanteil gegen die anderen Anbieter durchsetzen, sonst findet praktische Enteignung von ihm statt, sonst besitzt er schnell nichts mehr. Sonst hat er keinen Erfolg am Markt. Aber was ist denn jetzt das, wozu er da gezwungen wird? Gezwungen wird er erstens zu seinem eigenen Zweck am Markt Geld verdienen. Zweitens, das dafür Nötige tun. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit Effizienz, mit Qualität, mit bedarfsgerechter Produktion. Überhaupt nichts. Es hat was zu tun mit Effizienz beim Geldverdienen. Was heißt schon Effizienz? Übrigens, das ist ein wichtiger Punkt. Man wird oft intellektuell beschwindelt, wenn man so Zeug gesagt kriegt wie Effizienz. Effizienz ist ein Wort. Das ist wie ein Adjektiv zu einem Substantiv. Bei Effizienz muss man immer sagen, bei was? Effizienz heißt doch, eine Tätigkeit wird ihrem Zweck entsprechend gemacht. Und zwar ihrem Zweck entsprechend gut. Aber welchem Zweck da entsprochen wird, das wird gar nicht mehr gesagt. Du kriegst gesagt, na, Effizienz muss heute doch alles sein. Und jeder stimmt zu. Und die Frage, bei was denn genau, die kommt schon gleich nicht mehr. Also eins stimmt, natürlich müssen marktwirtschaftliche Produzenten effizient produzieren. Effizient, in welchem Sinn? Im Sinn, ihre Kosten müssen klein sein und sodass im Verkaufspreis ein Gewinn steckt. Die Effizienz muss sein. Sonst noch eine. Fair die Frage, ich komme später nochmal drauf, dass Effizienz in unserer Gesellschaft was völlig anderes ist, als zweckmäßig arbeiten. Schon effizient, aber halt die Effizienz der Marktwirtschaft. Um es noch anders auszudrücken, der Markt zwingt nicht zur Effizienz, sondern der Markt definiert, was in dieser Gesellschaft effizient ist. Also zum Beispiel das Thema Qualität. Zwingt der Markt zur Qualitätsproduktion? Einen Scheiß. Der Markt zwingt zu einer Produktion, die der Nachfrage entspricht, die geeignet ist, die Nachfrage auszunutzen. Die geeignet ist, das Geld in den Geldbeuteln der Bürger auf sich zu ziehen. Schund ist dafür gerade recht, wenn die Armut der Kundschaft dazu passt. Also von wegen Qualität, das stimmt doch nicht. Schau mal, unser Land ist im Moment vom BSE-Thema beherrscht. Ja, da hat der Markt mal wieder prima funktioniert. Übrigens prima funktioniert. Man möchte fast sagen, alle Beteiligten beschwören, dass es doch der Markt war, der sie zu diesem Handeln gezwungen hat. Ist euch das geläufig? Es gibt doch jetzt jede Menge Tagrunden und es geht immer darum, die Bauern sind die Schweine, die haben das falsche Zeug verfüttert, die Tiermehlproduzenten sind die Schweine, die haben Tiermehl ins Futter gemischt. Die Regierung, die EU ist der Übeltäter, der senkt die Interventionspreise für Rindfleisch so furchtbar. Und am Schluss, der Konsument ist der Übeltäter, der wollte ja immer das billige Fleisch. Jetzt stellt euch vor, jetzt sagt der Bauer, na, er hat doch bloß gemacht, was marktwirtschaftlich rationell ist. Er hat doch nur geschaut, dass er kostengünstig das Rind zu dem Preis hinbringt, zu dem er es auf dem europäischen Markt los wird. Und dabei ist er immer effizienter geworden. Ist er wirklich. Er hat immer weniger Kosten ins Kilo Rindfleisch stecken müssen. So, jetzt kommt halt das raus. Der Konsument hat sich perfekt marktwirtschaftlich verhalten. Er hat gesagt, er vergleicht die Angebote und nimmt das kostengünstigere. Das ist ja seine Aufgabe. Da kriegt er gesagt, du wolltest ja immer das billige Fleisch. Also haben wir einen wunderbaren Fall dessen, dass natürlich in der Marktwirtschaft, wo es eben den Interessensgegensatz von Produzent und Konsument gibt, aber den gibt es nicht in der Natur, den gibt es nicht in jeder Produktionsweise der Weltgeschichte, sondern in der, wo halt privat produziert wird. In der ist natürlich die Verfälschung des Gebrauchswerts ein Mittel des Erwerbs. Erst dann kommt das Ding, ja, wenn man die Verfälschung des Gebrauchswerts merkt als Käufer, naja, dann muss man sich entscheiden, ob man den billigen Stund nimmt, weil man sich nicht mehr leisten kann, oder ob man mehr Geld hinlegt und eine bessere Qualitätsstufe kauft. Aber dass es in unserem ausgebauten Wirtschaftswesen von jedem Produkt 100 Qualitäts- und Preisstufen gibt, also immer für die Armut auch ein Angebot, halt das Schlechte. Das zeugt davon, dass die Produktion perfekt marktgerecht angepasst ist. Ja, auf jeden Geldbeutel hat man sich als Anbieter spezialisiert. Es gibt die Luxusanbieter, es gibt auch beim Fleisch diejenigen, die das gute Fleisch anbieten. Und es gibt auch die Kunden, die das Fleisch kaufen. Das hängt halt am Geldbeutel und an dem, wie viel sie haben. Also die Behauptung, der Markt sorgt für Qualität, ist eines der schönsten Märchen. Der Markt zwingt nur zu einem erstens vergleichbaren und zweitens der Armut oder dem Reichtum, der Kundschaft angepassten Angebot. Nur dazu zwingt er, zur Qualität zwingt er überhaupt nicht. Umgekehrt, der Erwerbstrieb reizt an, dauernde Experimente zu machen, in puncto Qualität unterbieten, ohne dass man es merkt. Wenn man es dann merkt, dann ist es schlecht, dann ist es wieder preisschädigend. Aber bis dorthin ist es ein einziges Kunstwerk der Lebensmittelverfälschung. Gibt es schon seit hunderten von Jahren Lebensmittelverfälschung. Und bei uns gibt es in der ganz modernen Form, und da ist der Rinderwahnsinn, aber wie gesagt, der Rinderwahnsinn ist ja ein Thema. Im nächsten halben Jahr hast du den Salmonellenskandal, dann hast du den Skandal, dass die Hühner mit Klärschlamm gefüttert werden. Und. Das hört ja nicht auf. Und alles das ist Marktwirtschaft, weil alle Beteiligten verhalten sich perfekt marktgerecht. Also, der Markt zwingt zur Effizienz, aber nicht zur Effizienz der konkreten Arbeit, des Herstellens von Gütern überhaupt, sondern der Markt zwingt zur Effizienz in der Kostenfrage. Weniger Kosten reinstecken bei einem gegebenen Verkaufspreis. Zu der Effizienz zwingt der Markt. Und ob das dasselbe ist wie rationell produzieren, das bezweifle ich sehr.